Zum 56. Jahrestag des Beginns der Führung der Sonnenrevolution durch Genossen Kim Jong-il und zum 68. Gründungstag der DVRK fand am 23. August im Kunstmuseum in der Stadt Almedzebsko der Republik Tatarstan der Russischen Föderation eine Veranstaltung für die Eröffnung einer Bücher-, Fotos- und Kunstgewerbeausstellung der DVRK statt. Auf dem Ausstellungsort hingen die Fotos über die unvergänglichen Verdienste von Genossen Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un. Aus Anlass des 56. Jahrestages des Beginns der Führung der Sonnenrevolution gab es im Landwirtschaftsbetrieb Bakura im Bundesstaat Zamfara von Nigeria eine DVRK-Bücherausstellung und in der angolanischen Hafenfirma Robitu und im angolanischen Komitee für die Freundschaft und Solidarität mit allen Völkern die Leseveranstaltungen und Vorträge.